Schön wie der Sonnenschein, so ist meine Frau Teresa. Kinder, so verliebt werd ich nie wieder sein, wegen meiner Frau Teresa. Ich hab viel geküsst, das geb ich zu, doch nun mach ich Schluss und jetzt geb ich Ruhe. Denn so wie kleine war, so süß und wunderbar, so ist meine Frau.